1 Hörspiel. Präsentiert von Philipp Scheiner. Herzlich willkommen. Ach, Sisi, was ist denn eigentlich geschehen? Der Kölner Liedermacher, Kabarettist, Autor und Regisseur Reinald Grebe hat für das Wiener Volkstheater einen, Zitat, grotesken, schrägen, lauten, wirren, klugen, politischen, dämlichen, Zitat Ende, Theaterabend inszeniert. Kaiserin Elisabeth von Österreich, vermarktet wie sonst wohl nur noch unser Mozart, wird in diesem Stück von mehreren Seiten beleuchtet. Aus der Sicht von Hofdamen, Hofmarschall, Schwiegermutter und anderen. In einer auf die Bühne gestellten langen Radionacht, die sich freilich des Duktus von Privatradios bedient. Schrill, dreist, aber hier nur scheinbar oberflächlich. Also waren wir vom Kulturradio uns nicht zu schade, das Theater ins Hörspiel zu holen. Den Regisseur mitsamt den Darstellerinnen und Darstellern. Es schrieb denn auch die kleine Zeitung über einen trotz aller Leichtigkeit beeindruckenden Abend, Zitat, Grebe hat dieses Kunststück geschafft, mit einer rasanten und hochkomischen Revue, die der österreichischen Kaiserin und mehr noch den Binsenwahrheiten über sie angemessen und herzlich respektlosen Tribut zollt. Ein Sisi-Film, nichts dagegen. Ein Sisi-Hörspiel also. In beeindruckender Besetzung, verfasst und inszeniert von Reinald Grebe gemeinsam mit dem Ensemble des Wiener Volkstheaters. Reinald Grebe, einer der relevantesten komischen Künstler des deutschsprachigen Raums, wurde 1971 geboren, ist als Musiker solo und mit Band aufgetreten und außerdem mit Büchern, Kurzfilmen und nunmehr zwei Hörspielen in Erscheinung getreten. Fallada, ein Leben im Rausch im Jahr 2022 und Ach Sisi. Was ist denn eigentlich geschehen aus dem Jahr 2023? Dazu wünschen wir viel Vergnügen. Herzlich willkommen bei Rockradio, euer Rockradio aus Wien. Es ist 19.05 Uhr und wir starten jetzt mit der langen Sissi-Nacht bis 3 Uhr früh. Es wird eine Nacht voller Überraschungen und geilen Songs. Seid exklusiv beim royalen Feeling mit dabei. K&K hautnah. Und wir haben eine Liveband hier im Studio, die Songs performt mit, haltet euch fest, Original Sissi-Texten. Mega. Ihr werdet Dinge über Sissi erfahren, die ihr noch nicht wusstet und auch nicht unbedingt wissen wolltet. Also macht euch gemütlich auf der Couch, esst eure Mozartkugeln und ab geht's. So, so rockt das Leben. Ihr kennt ja sicher alle die Sisi-Filme, wir kennen sie natürlich auch. Na klar, wir sind riesen Fans von dieser eine Szene, das ist eine von meinen Lieblingsszenen, da wo er sagt, mit dem schade, dass sie... Ah ja, genau, da sagt er, schade, dass sie nur 1 bis 2 Tage in Ischl bleibt, ich hätte sonst meinen Urlaub sicher verlängert. Und dann die Sisi, meinetwegen, das ist aber nett, Majestät. Und er sagt dann, erzähl sie mir doch ein bisschen was von ihr. Von mir? Da gibt's nicht viel zu erzählen, sagt sie. Meine Lieblingsbeschäftigung, und jetzt kommt mein Lieblingsteil, ist Reiten. Ja, wirklich? Meine Lieblingsblumen, pass auf, sind rote Rosen. Meine auch. Jetzt kommt's. Ja. Und meine Lieblingsmehlspeise ist Apfelstrudel. Und dann sagt er, also das gibt's nicht. Meine auch. Und dann lachen sie so süß. Also ja, genau. Das ist so schön. Es ist so schön. Es ist so schön, wirklich. Weißt du, was mich interessieren wird? Was denken denn eigentlich die Wiener über ihre Sisi? Ja, wir haben ja 7 Millionen Expertinnen hier in Österreich. So ist es. Also, was denken die Leute? Hören wir uns mal um auf der Argentinierstraße. Entschuldigung. Ja. Hallo. Dürfen wir dir was fragen? Du kennst ja sicher die Sisi-Filme, oder? Na, freilich. Den Karl-Heinz Böhm. Genau, der Karl-Heinz Böhm. Jeder, der war ja so schön. Ja. So ein fescher, seriöser Mann. So ein Bräutigam hat sich jedes Mädchen damals gewünscht. Sisi? Das... Ja, also für mich war Sisi immer ein Film. Genau, für mich auch, ja. So wie Winnetou. Ja, oder Der kleine Lord. Drei Haselnüsse für Kevin allein zu Hause. Yippie-Aye. Erzähl sie mir noch ein bisschen was von ihr. Nach der Kirche war im Schwägerkino immer eine Kindervorstellung. Und da hat's die Sisi gespielt? Genau, da habe ich ihn das erste Mal gesehen und war gleich verliebt in ihn. Allerliebst. Wunderbar. Yippie-Aye mit dem Schauspieler.

Das war Ach, Sissi. Oder Was ist denn eigentlich geschehen? Von Reinhard Grebe und dem Ensemble des Volkstheaters Wien mit Andreas Beck, Tila Kratochwil, Uwe Schmieder, Anke Zillig, Bala Schwanneu, Susanna Pederka, dem Sissi-Experten Michael Wohlfahrt und mit uns beiden als Moderatoren Christoph Schüchner und Anna Rieser. Musik Jens Carsten Stoll mit Simon Frick und Christopher Haritzer. Komposition Jens Carsten Stoll. Technische Realisation Elmar Peinelt, Manuel Radinger und Jean Schimschak. Regieassistenz Daniela Gassner. Regie Reinhard Grebe und Thomas Leutzbach. Dramaturgie Ulla Illerhaus. Es war natürlich keine Produktion vom Rockradio Wien, sondern eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks zusammen mit dem Österreichischen Rundfunk 2023. Heute im Sonderangebot Sissi Müsli mit Nix. Kostet auch nix. Autor und Regisseur Reinhard Grebe ist in diesem Herbst zwar nicht mehr in Österreich zu erleben, aber in Deutschland, liest er aus seinem Buch Rheinland Grapefruit. Die Termine finden Sie auf Grebes Internetseite, die Sie neben anderen Informationen bei uns finden. oe1.orf.at/hörspiel mit OE geschrieben. Hier ist Reinhard Grebe als Liedermacher zu hören. Mit Band. Ich bin der eure Partys verbietet, der an euch keine Zimmer mehr vermietet. Hey. Manchmal hab ich dabei sogar Spaß. Ich heiße Klaus und bin dafür da, dass ihr mich hasst. Mittelmäßiger Klaus, das Steißbein der Stadt. Dass jede Gemeinde solche wie mich auf Halde hat. Wenn meine Freunde kommen, sage ich nur Vincent van Gogh war ein holländischer Maler. Er schnitt sich ab sein linkes Ohr. Das kommt bei Künstlern manchmal vor. Wow, wow, wow, wow, wow. Wären alle wie van Gogh, dann hätten wir ein großes Loch in der Mitte der Gesellschaft. Dann hätten alle nur ein Ohr, dann wären alle im Radio und keiner säße mehr davor. In meiner Freizeit trag ich luftige Textilien von der Firma mit den grünen Reptilien. So ein schöner Sonntag, der hat doch was für sich. Ich heiße Klaus, ich liebe mich, mittelmäßiger Klaus. Das Steißbein der Stadt. Gut, dass jede Gemeinde solche Kläuse hat. Wenn meine Freunde kommen, sagen sie nur, oh, oh, oh, Klaus, schau dir an, wie siehst du aus. Klaus, geh doch einmal aus dir raus. Wow, wow, wow, wow, wow. Und ich sage, tut mir leid, ich hab für sowas keine Zeit. Und jetzt sag ich euch noch was, ich hab da nie etwas verpasst. Ich heiße Klaus, hört mir zu. Ich weiß genau, was ich hier tu. Mittelmäßiger Klaus, das Scheißbein der Stadt. Gut, dass jede Gemeinde solche wie mich auf Halde hat. Wenn meine Freunde kommen, sage ich nur, ich heiße Klaus und komme so gut mit mir aus. Reinhard Grebe und die Kapelle der Versöhnung mit Mittelmäßiger Klaus. Heute Abend in der Sendung Nachtbilder liest Till Fierit Gedichte von Ingram Hartinger aus dessen Band Oikos um 22.05 Uhr. Und im Ö1 Kunstradio morgen präsentiert die aus Mexiko stammende Komponistin und Künstlerin Angelica Castello eine Auswahl an Soundminiaturen ihrer Studierenden der Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien. Morgen um 22.05 Uhr in Österreich 1. Philipp Scheiner wünscht angenehme Stunden mit unserem Programm. Nach den Nachrichten widmet sich Christina Tengel dem tschechischen Dirigenten Karel Ančar.